Sie hören Kennt der Kerl denn keine Gnade? Von Wilhelm Busch. Aus Wikisource, der freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Kennt der Kerl denn keine Gnade? Soll er uns mit seiner Suade durch sein breites Explizieren, Schwadronieren, Disputieren? Soll er uns denn stets genieren, dieser säuselnde Philister, beim Genuss des edlen Weins? Pump ihn an und plötzlich ist er kurz und bündig wie Glock 1.